Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus hielten die südkoreanischen Organisationen Erinnerungsstiftung der Gerechtigkeit für die Lösung der Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee und Maßnahmerat für die Frage der Zwangsprostituierten am 8. März vor der japanischen Botschaft in Seoul die 1273. Mittwochskundgebung ab und appellierten zum Kampf dafür, Japan zur Entschuldigung für seine Verbrechen in der Vergangenheit zu zwingen.